Mein Freund, erinnerst du dich? Noch gestern hieß es Mathe lernen, um beim gottverdammten Test dann doch letztendlich fast zu sterben. Nackenschmerzen, Lachen, Scherzen. Um dann am nächsten Morgen mit einem krassen Kater wach zu werden, Döner fassen. Dann das Leeren voller Bourbonflaschen, verzweifelt versuchen, dieses Leben wirklich schön zu machen. Jagen Träumen hinterher, ohne Chance sie einzuholen. Sagen die im Wind verwehen von ein paar jungen Heimatlosen. Heute lauf ich mit meinem Nike Free über Pflasterstein. Mit einem Lächeln auf den Lippen durch die Stadt am Main. Das ganze Fehlversagen an manchen Regentagen. Warum fiel es mir so schwer, nur einmal nach dem Weg zu fragen, weg in eine Welt wie das Auenland im Abendrot. Es gibt Antipasti, Traubensaft und Fladenbrot. Dauerhaft sitzt farbenfroh an allen vorbei, an den Strand von Hawaii, und zwar im Hammer 3. Yes. Unsere Karten sind schwach, aber wir packen das schon. Ein paar gegen Flasch, aber wir packen das schon. Wir warten einfach ab, bis sich die Kasse hier lohnt. Und dann starten wir im Bluff, Digga, wir packen das schon. Unsere Karten sind schwach, aber wir packen das schon. Ein paar gegen Flasch, aber wir packen das schon. Wir warten einfach ab, bis sich die Kasse hier lohnt. Und dann starten wir im Bluff, Digga, wir packen das schon. Gerade scheint wenig zu gehen, ständig ewiger Regen, der auf jeden deine Sicht vernebelt. Leider bleibt da wenig zu sehen, außer bebenden Tränen, die deinen Grund erschüttern und noch schlimmer ewig nicht gehen. Scheinbar steht dein Leben vor einer roten Ampel und der Zebrastreifen fehlt, um dann zu gehen. Willst, hörst du die Sirene zu spät, dein Scheißknall, dann Stille, dein letztes Gebet. Du warst nie religiös, doch glaubst, du kannst schon Bethlehem sehen. Dann wachst du auf dem Krankenhaus mit paar Scherben in den Venen. Zwar sind die Schmerzen extrem, doch scheinbar konntest du in dieser Nacht der Sense entgehen. Du bewegst deine Zehen, ein langer Weg durch die Rehe, doch am Ende kannst du endlich widerstehen. Es ist Glück und Wille, was jeden Tag zählt, mein Freund ebne den Weg. Ich hoffe, die kleine Story konnte jeder verstehen. Und wenn nicht, hab ich hier gerade wohl das Thema verfehlt. Unsere Karten sind schwach, aber wir packen das schon. Ein paar gegen Flasch, aber wir packen das schon. Wir warten einfach ab, bis sich die Kasse hier lohnt. Und dann starten wir im Bluff, Digga, wir packen das schon. Unsere Karten sind schwach, aber wir packen das schon. Ein paar gegen Flasch, aber wir packen das schon. Wir warten einfach ab, bis sich die Kasse hier lohnt. Und dann starten wir im Bluff, Digga, wir packen das schon.